Die bulgarisch-koreanische Freundschaftsgesellschaft gab das Bulletin Dezember Nummer heraus. Im Beitrag unter der Überschrift zum 5. Todestag des großen Heerführers unterstrich das Bulletin, dass Kim Jong-il durch die Durchsetzung der Juche-Ideologie und der Songun-Idee die sozialistische Gesellschaftsordnung Koreas gefestigt und entwickelt und sich auf allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens unvergängliche Verdienste erworben habe.